Ich halt die Zeit an, blick zurück, mir fehlt die Luft, als ob mich jemand ein Kissen aufs Gesicht drückt. Ich seh alles in Bildern wie in einem Bilderbuch, so fern von den Schmerzen, die mich plecken, wie ein wilder Fluch. Keiner hält mich auf, denn das Leben ist mein Kampf. Dieses Gefühl von Freiheit, wenn ich jeden Hater einstampf. Blatt zu Blatt, Homie, ich geh den Weg im Alleingang. Frag mich, ob das sein kann, versink immer noch im Treibsand. Ich komm nicht raus, hier in Bettluft, gegen die Zeit. Denke positiv über das Negative, was mir das Leben zeigt. Während die anderen Fußball spielten, nahm ich allein am Mic auf. Als die Fassade brach, baute ich alles wieder Stein für Stein auf. Und jetzt sitz ich hier und warte auf Dezemberschnee. Bleibe bis zum bitteren Ende, weil ich als Letzter geh. Kämpf und kämpfte, musste vieles mit Schmerz beweisen. Wollte die Verse schreiben, um zu zeigen, ich besitze ein Herz aus Eisen. Doch kurz vorm Ziel fällt alles zusammen, wie ein Kartenhaus. Fragend schau ich in den Himmel und atme aus. Blick ein letztes Mal zurück und schau in deinen Kopf. Das Leben im Viertel ist grau, grau wie mein Pott. Viele Sachen, die mich so quälen, weil sie mir gerade meine Gedanken stehlen. Ich habe immer wieder meine Ziele angestrebt, doch es wurden mir zu viele Steine in den Weg gelegt. Doch ich ging immer wieder mit dem Kopf durch die Wand, bis ich dann endlich mal für mich erkannt, dass diese gottverdammte Scheiße keinen Zweck hat. 8 Jahre allein, denn ich hatte keinen Backup. Und jetzt bitte guck mich an, wie du siehst, bin ich ein gebrochener Mann. Kämpfe weiter den verlorenen Kampf, weil ich in meinem Leben keine Liebe fand. Und nun sitz ich immer noch in diesem Loch, ficke weiter mit den Drogen meinen Kopf. Wander auf dem Pfad zwischen Teufel und Gott, macht es Sinn, wenn ich noch auf Erlösung hoff? Oder sterb ich einen einsamen Tod, bleibe weiter allein auf dem Floß, ohne Hoffnung und Liebe. Weiter getrieben auf einem Pfad der gescheiterten Ziele. Trotzdem verteile ich immer noch Liebe, denn ihr kleinen Pisser könnt mich nicht besiegen. Selbst auf den Knien werdet ihr mich nicht mehr unterkriegen.